Erster Jakob ging weiter auf seiner Reise. Er kam in das Land der Völker im Osten. Zweiter, er sah einen Brunnen auf dem Feld. Drei Schafherden lagen dort. Aus diesem Brunnen bekamen die Tiere Wasser. Ein großer Stein lag auf der Öffnung. Dritter, wenn alle Herden da waren, rollten die Hirten den Stein weg. Sie gaben den Schafen Wasser. Danach legten sie den Stein wieder auf den Brunnen. Vierter, Jakob fragte die Hirten: Meine Brüder, woher kommt ihr? Sie antworteten: Wir kommen aus Haran. Fünfter, er fragte sie: Kennt ihr Laban, den Enkel von Nahor? Sie sagten: Ja, wir kennen ihn. Sechster, Jakob fragte: Geht es ihm gut? Sie antworteten: Es geht ihm gut. Schau, dort kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Siebter, Jakob sagte: Die Sonne steht noch hoch. Es ist zu früh für die Tiere. Gebt den Schafen Wasser und lasst sie wieder grasen. Achter, sie sagten: Das können wir nicht. Wir müssen warten, bis alle Herden hier sind. Dann rollen wir den Stein weg und geben den Schafen Wasser. Neunter, während er noch mit ihnen sprach, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters an. Sie war eine Hirtin. Zehnter, Jakob sah Rahel, die Tochter von Laban. Laban war der Bruder seiner Mutter. Jakob rollte den Stein vom Brunnen weg. Er gab den Schafen Wasser. Elfter, dann küsste Jakob die Rahel. Er fing an, laut zu weinen. Zwölfter, Jakob erzählte Rahel: Ich bin ein Verwandter deines Vaters. Ich bin der Sohn von Rebekka. Da lief sie schnell nach Hause und erzählte es ihrem Vater. Dreizehnter, Laban hörte die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester. Er lief ihm entgegen. Er umarmte und küsste ihn. Dann brachte er ihn in sein Haus. Vierzehnter, Laban sagte zu ihm: Du bist wirklich mein Fleisch und Blut. Jakob blieb einen Monat lang bei ihm. Fünfzehnter, Laban sagte zu Jakob: Du bist mein Verwandter. Aber du sollst nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, was soll dein Lohn sein? Sechzehnter, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere hieß Rahel. Siebzehnter, Leas Augen waren matt. Aber Rahel war sehr schön und hatte eine hübsche Gestalt. Achtzehnter, Jakob liebte Rahel. Er sagte: Ich will 7 Jahre für dich arbeiten. Dafür möchte ich deine jüngere Tochter Rahel heiraten. Neunzehnter, Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem fremden Mann. Bleib bei mir. Zwanzigster, so arbeitete Jakob 7 Jahre für Rahel. Die Zeit kam ihm wie wenige Tage vor, weil er sie so liebte. 21. Dann sagte Jakob zu Laban: Gib mir jetzt meine Frau. Die Zeit ist vorbei. Ich möchte mit ihr zusammen sein. 22. Da lud Laban alle Leute aus dem Ort ein. Er machte ein großes Festessen. 23. Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea. Er brachte sie zu Jakob. Und Jakob schlief mit ihr. 24. Laban gab seiner Tochter Lea seine Dienerin Silpa als Hilfe. 25. Am Morgen sah Jakob, dass es Lea war. Er sagte zu Laban: Was hast du getan? Habe ich nicht für Rahel gearbeitet? Warum hast du mich betrogen? 26. Laban antwortete: Bei uns ist es nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten. 27. Feiere die Hochzeitswoche mit dieser Tochter zu Ende. Dann gebe ich dir auch die andere. Aber du musst noch 7 Jahre für mich arbeiten. 28. Jakob machte das so. Er beendete die Woche mit Lea. Dann gab Laban ihm auch seine Tochter Rahel zur Frau. 29. Laban gab seiner Tochter Rahel seine Dienerin Bilha als Hilfe. 30. Jakob schlief auch mit Rahel. Er hatte Rahel lieber als Lea. Er arbeitete noch weitere 7 Jahre für Laban. 31. Gott sah, dass Lea nicht geliebt wurde. Deshalb schenkte er ihr Kinder. Aber Rahel konnte keine Kinder bekommen. 32. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben. Sie sagte: Gott hat meine Not gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben. 33. Sie wurde wieder schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, Gott hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Er hat mir auch diesen Sohn gegeben. Sie nannte ihn Simeon. 34. Sie wurde wieder schwanger und bekam einen dritten Sohn. Sie sagte, jetzt wird mein Mann bei mir bleiben. Ich habe ihm 3 Söhne geboren. Sie nannte ihn Levi. 35. Sie wurde noch einmal schwanger und bekam einen Sohn. Sie sagte, diesmal will ich Gott loben. Darum nannte sie ihn Juda. Danach bekam sie keine Kinder mehr.